Anlage 1, der Kardinal als Politiker. Es war natürlich, dass die Berliner Regierung die Gefahr erkannte, die ihr von München her drohte, zumal im Zentrum Leute saßen, deren Ansichten sich nicht mit denen der maßgebenden Führer der Bayerischen Volkspartei und der führenden römischen Priester in Bayern deckten. Die Berliner Regierung versuchte alles, um diese Gefahr zu bannen. Das sollte durch einen Brief Stresemanns an Kardinal Faulhaber erreicht werden. Diesen bedeutungsvollen Brief Stresemanns kennen wir nicht. Der Völkische Beobachter vom 9.11.1923 schreibt über ihn und die Antwort Kardinal Faulhabers zunächst nachstehendes. Vor einigen Tagen hat der aus dem Kabinett Stresemann ausgeschiedene marxistische Reichsinnenminister Sollmann in einer Rede oder einem Gespräch die auffallende Wendung gebraucht, Christentum und Sozialismus müssten zusammenhelfen, um das Vaterland über die gegenwärtige Not hinwegzuführen. Dieses plötzliche Bekenntnis eines durch Parteiprogramm zur religiösen Gleichgültigkeit, durch jahrzehntelange Parteipraxis zur Religionsfeindschaft verpflichteten Ministers klang merkwürdig genug, man konnte es aber als verschleierte Mahnung an das Zentrum auffassen, dem roten Bundesgenossen wieder in den Sattel zu helfen, ihm die verlorene Herrschaft über die linksorientierten Massen wieder zu verschaffen. Der Briefwechsel zwischen Kanzler und Kardinal weist aber darauf hin, dass die Äußerung Sollmanns wohl in einem ganz bestimmten Zusammenhang gefallen ist und dass er vielleicht über gewisse Bemühungen des Herrn Stresemann unterrichtet war, sich des Einflusses der Kirche zur Rettung des derzeitigen Systems zu bedienen. Schon unter diesem allgemeinen Gesichtspunkte gesehen ist das Vorgehen der Stresemann und Genossen nicht ohne Reiz. Der Kanzler sieht nach Hilfe auf allen Seiten um und er ist dabei auch auf die Kirche verfallen. In der Vergangenheit liegen gewiss Parallelen. Die große französische Revolution hat nach dem Kultus der Vernunft, einigermaßen vergleichbar mit unserer Anbetung der Wirtschaft als die Retterin aus allen Nöten und Herrscherin der Welt, den alten Gott wieder hervorgesucht, und Friedrich dem Großen wird das Wort an seinen Kultusminister zugeschrieben: Schaff er mir wieder Religion ins Land. Not lehrt beten, und über die Notarche von Weimar drohen die Wogen zusammenzuschlagen. Ein zweiter Noah schickt Stresemann seine Tauben aus, aber keine noch ist mit dem Ölzweig im Schnabel als dem Zeichen des bergenden Landes zurückgekehrt, und weder zwischen Berlin und Paris noch zwischen Berlin und München spannt sich der Regenbogen des Friedens. Denn auch der Antwortbrief des Münchner Kardinals ist eine Absage. Man muss, will man die Dinge in ihrem ganzen Zusammenhang erfassen und den Absichten des Kanzlers bis in die geheimsten Falten seines staatsmännischen Herzens nachspüren, unterscheiden zwischen dem, was der Kanzler für das Reich und was er für die Beziehung zu Bayern erreichen wollte. Der Wortlaut des Schreibens Stresemanns an Faulhaber liegt nicht vor und man ist vorerst auf Vermutungen, die aber hohe Wahrscheinlichkeit haben, angewiesen. Danach hätte der Kanzler aufgrund von Äußerungen des Kardinals über die gegenwärtige Lage Deutschlands bei diesem angeregt, in einer großen Kundgebung aller politischen Parteien in der Reichshauptstadt oder an einem anderen Orte, München, seine Gedanken über die sittliche Erneuerung des Volkes als Voraussetzung für eine politische und soziale Gesundung Deutschlands zu entwickeln. Der Brief des Kardinals Faulhaber an den Reichskanzler, der am 8.11.1923 in Berlin veröffentlicht wurde, eine Absage an Berlin und ein vorsichtiges Eintreten für Bayern, das heißt für die Bestrebungen Kronprinz Ruprechts und von Karr, enthält, lautet: Sehr geehrter Herr Reichskanzler, in Ihrer geschätzten Zuschrift vom 31. Oktober haben Sie wiederholt den Gedanken ausgesprochen, der auch in Ihren öffentlichen staatsmännischen Reden zum Teil wiederklingt, dass nämlich nur in einer sittlichen Wiedergeburt des deutschen Volkes die starken Wurzeln seiner wirtschaftlichen und politischen Wiedererhebung liegen und dass die katholische Kirche für diese Rettung der Volksseele einen großen Einfluss auszuüben imstande sei. Dieser Gedanke ist mir so ganz aus der Seele gesprochen und enthält eine so hohe Einschätzung der friedlichen Zusammenarbeit von Kirche und Staat, dass ich mich verpflichtet fühle, Eurer Exzellenz für den Brief vom 31. Oktober ergebenst zu danken. Es ist mir leider aus gesundheitlichen Gründen und aus kirchlichen Bedenken nicht möglich, für den in Ihrem Brief gemachten Vorschlag mich zur Verfügung zu stellen. Ich darf aber, ohne in rein politische Entwicklungen einzugreifen und zu allen politischen Tagesfragen von heute Stellung nehmen zu wollen, Eurer Exzellenz die Versicherung geben, dass es die Kirche als eine Gewissenspflicht empfindet, an der sittlichen Wiedergeburt des Volkes, im Besonderen an dem Abbau der Genusssucht und an der Pflege des Autoritätswillens, an den Abbau des Hasses und der Standesgegensätze und an der Pflege des Gemeinschaftssinnes, an dem Abbau der Selbstsucht und an der Pflege des Opfersinnes nach Kräften mitzuarbeiten. Ich schreibe diesen Brief auf meine persönliche Verantwortung, weiß mich aber der Gedanken einig mit dem diesjährigen Hirtenschreiben der in Fulda versammelten Bischöfe. Wie sollen berufene Staatsmänner auf die Dauer den Mut haben, in der Regierung die Last der Verantwortung zu tragen, wenn ihnen fortwährend die Zirkel gestört und alle Kundgebungen und Maßnahmen der Regierung in unfruchtbarer, rein negativer Kritik statt mit positiver Mitarbeit beantwortet werden? Wie wollen wir über die ins Riesenhafte gewachsene wirtschaftliche Not, über das mit der Arbeitslosigkeit kommende Elend dieses Winters Herr werden, wenn nicht alle sittlichen Mächte ohne Unterschied der Konfession und Partei zusammenhelfen? Wie wollen wir sonst den Hass abbauen, der blindwütig über unsere israelischen Mitbürger oder über andere Volksgruppen in Bausch und Bogen ohne Schuldnachweis von Kopf zu Kopf den Stab bricht oder dem Bürgerkriege wehren, der unabsehbare neue Verwüstungen anstiften und die Verelendung unseres armen Volkes durch Selbstzerfleischung besiegeln würde? Nach dem Zeugnis der Geschichte waren Bürgerkriege noch immer die erbittertsten und blutigsten und wundenreichsten Kriege. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die föderalistische Umgestaltung der Weimarer Verfassung für eine staatsmännische Notwendigkeit halte, um die schleichenden Bürgerkriege zu beenden und wertvolle Kräfte aus dem Eigenleben der deutschen Volksstämme für den Dienst an dem Ganzen zu gewinnen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass alle reichsschulgesetzlichen Versuche, die bisher zu Recht bestehende Bekenntnisschule in ihrem Rechtszustand zu bedrohen und damit in die Freiheit der Elterngewissen einzugreifen, das Vertrauen weiter Volkskreise zum Reich erschüttern. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Treue des bayerischen Volkes zu seinem Königshaus das Recht der völkischen Selbstbestimmung für sich in Anspruch nimmt. Das alles darf aber nur auf verfassungsmäßigem, unblutigem Wege geschehen, nicht durch Umsturz und gewaltsame, blutige Eingriffe in den Gang der Entwicklung. Möge es mit Gottes Hilfe gelingen, in erster Linie unserem armen Volk Brot und Arbeit zu geben, mit den Nachbarvölkern zu einem friedlichen Ausgleich auf dem Boden der Gerechtigkeit und Billigkeit zu kommen und die Schrecken eines Bürgerkrieges fernzuhalten. Es war mir ein Bedürfnis, geehrter Herr Reichskanzler, dieses als Antwort auf Ihren geschätzten Brief zu schreiben. Mit dem Ausdruck ausgezeichneter, aufrichtiger Hochschätzung bleibe ich, Eurer Exzellenz ergebener M. Kardinal Faulhaber, Erzbischof von München.